Okay. Hallo, guten Tag. Atiji ist mein Name. Ich bin der diensthabende Arzt heute und ich kümmere mich um Sie. Wie heißen Das Sie? ist gut. Dankeschön. Wie heißen Sie? Ich heiße Natalia Krämer. Natalia Krämer. Können Sie bitte für mich Ihre Vor- und Nachname buchstabieren? Ja, der Vorname ist Natalia. Und mein Familienname ist Kr, A Umlaut, L, ne? Mer. Ja, Krämer. Krämer. Krämer. So, okay, alles klar, Frau Krämer. Bevor wir über Ihre Beschwerden sprechen, würde ich gerne ein paar allgemeine Fragen über Sie stellen. Wie alt sind Sie, Frau Krämer? Ich bin 76 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Am 4.6.46. 4.6. 46. Okay. Wie groß sind Sie, Frau Krämer? 1,68 Meter bin ich wohl noch. Und wie viel wiegen Sie? Na, 80 Kilo bringe ich wohl auf die Waage, ja. Okay. Und was machen Sie beruflich? Ich Ja, ich meine, bin was haben Rentnerin in Sie? meinem Alter, ne? Aber so vorher, was haben Sie gemacht? Ja, ich habe lange beim Finanzamt gearbeitet. Da macht man sich nicht nur Freunde. Okay. Alles klar. Okay, was kann ich für Sie tun? Was hat Sie zu uns heute geführt? Ja, ich habe so unglaubliche Schmerzen auf der linken Seite, so im Rücken, an der Seite. Also das strahlt in den ganzen Rücken rein und das sind ganz unangenehme Schmerzen. Und das ist vor 2 Tagen hat das angefangen und ist immer schlimmer geworden. Okay, dann seit 2 Tagen haben Sie in Ihre linke Seite von Rücken unglaubliche Schmerzen und die Schmerzen strahlen ganz den Rücken hin. So habe ich das richtig verstanden, Ja, oder? genau. Ja. Okay, Und auf das ist ein. so ein ziehender, stechender Schmerz. Das ist ganz unangenehm. Stechende Schmerzen. Ja, und wenn ich mich hinlege, dann geht es, ja, dann kann ich das so gerade aushalten. Aber sobald ich mich ein bisschen bewege, tut das so weh. Und wenn ich auf die Toilette gehe, dann habe ich auch solche Schmerzen beim Wasserlassen. Das ist, und ich muss so oft laufen zurzeit. Das ist ganz unangenehm. Wasserlassen Schmerzen. Ich muss erst mal sagen, Sie sind eine tolle Patientin, Frau Krämer. Sie antworten meine alle Frage, bevor ich stelle. So, Ja, ich muss dann. Ihnen ja erzählen, warum ich komme. Ich habe ja solche Schmerzen, wissen Sie, und das ist ja Nee, so unangenehm. das ist ja toll, das ist ja so. Ich wollte einfach so sagen. So, also, aber ich würde gerne erstmal Schritt für Schritt gehen. So, Ihre Schmerzen sind stechende Schmerzen und Sie haben das gesagt, das ist unerträglich und ganz schlimm so. Aber auf einer Skala, wie stark ist Ihre Schmerzen von 0 bis 10? So 10 wäre unerträgliche Schmerzen und 10 wäre keine Ah, Schmerzen. bei 7 sind die bestimmt, ja. 7. Und haben Sie gerade richtig dolle Schmerzen? So können Sie das Na, wenn ich durchhalten? jetzt hier so sitze, geht es ja. Okay, Aber wenn ich jetzt aufstehen müsste und wieder zur Toilette laufen, oh, dann wäre es wieder schlecht, ja. okay. Ich würde gerne Ihnen so etwas dagegen geben, aber ich muss erstmal Sie untersuchen. So, können Sie bis die Ende der Anamnese so durchhalten? Ja, klar, ich habe jetzt das schon 2 Tage, ne? Okay, alles klar. Dankeschön. Okay. Und Sie haben insbesondere auch ja beim Wasserlassen Schmerzen. Beim Ja, das Wasserlassen. brennt so, wenn ich Wasser lassen muss. Und Und Sie dabei haben ist das ganz gesagt, ärgerlich. Ich muss zurzeit ganz oft gehen, ja? Sie gehen oft auf Klo auch. Ja, Okay, und das. dann kommt gar nicht viel und es tut halt weh, ne? Und welche Farbe hat Ihre Wasserlassen, Ihre Urin? So, ist es gerötet oder Zum Beispiel. Rot ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber ich glaube, das ist ein bisschen dunkler als sonst. Man sieht das ja nicht so in diesen modernen Toiletten, aber mir schien das so, als ob das ein bisschen dunkler wäre. Oh, sie sind dunkler. Und haben Sie irgendwie einen komischen Geruch bemerkt beim Wasserlassen? Ja, also das riecht schon nicht so gut zurzeit, ja. Okay. Haben Sie gleichzeitig Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall? Nee, also eigentlich ist mir jetzt so ein bisschen schlecht von den Schmerzen und ja, ich fühle mich einfach total schlapp und schlecht. Ist klar. Seit 2 Tagen haben Sie diese Schmerzen und gleichzeitig haben Sie die dunkle Urin mit brennendem Wasser lassen. Okay. Ja. Und Ihre Schmerzen so, und Ihre Probleme beim Wasser lassen so, sind dauerhaft, oder? Habe ich das richtig verstanden? Naja, das ist ja erst seit 2 Tagen. Aber so, die Schmerzen sind jetzt schon andauernd, ja. Okay. Haben Sie Fieber, Frau Kämmer? Ja, ich habe nicht gemessen, aber wenn Sie so fragen, ich habe heute Nacht tüchtig geschwitzt, ja. Das kann schon sein, ja. Aber gemessen. Ich habe nicht gemessen, nee. Haben Sie auch Schüttelfrost zum Beispiel? Ja, also als ich dann auf der Toilette war, war mir so ein bisschen kalt, aber als ich dann wieder im Bett war, ging das. Wie ist Ihr Appetit, Frau Meier? Ja, Frau also Kämmer. zurzeit schmeckt es mir wirklich nicht so gut. Normalerweise ist es ja nicht mein Problem, ne? Also die 80 Kilo habe ich ja nicht von ungefähr. Aber jetzt, diese letzten Tage, hat mir das Essen nicht gut geschmeckt. Okay. Und zwischendurch haben Sie abgenommen oder zugenommen? Nee, das ist eigentlich so stabil. Mein Gewicht, das habe ich schon lange, da wäre ich nicht wie nichts von los. Und Sie haben gesagt, dass Sie Nachtschweiß haben. So, es ist nur seit 2 Tagen oder? Das war jetzt nur, ja, seit es mir so schlecht geht, habe ich das sonst normalerweise nicht. Normalerweise nicht. Wie ist Ihre Schlafen? Können Sie durchschlafen? Normalerweise schlafe ich ganz gut, aber jetzt renne ich halt auch nachts irgendwann zwischendurch auf die Toilette, ne? Okay. Haben Sie Atemnot oder Probleme beim Ihrem Herz? Das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Nö, eigentlich. Ich meine, ich habe ja so ein bisschen Bluthochdruck oder so, aber jetzt akut, dass das Herz irgendwie Ärger macht, habe ich nicht das Gefühl. Okay, alles klar, alles klar. Dann gehen wir mit Ihrer Vorgeschichte. So. Sie haben schon gesagt, dass Sie unter dem Hochblutdruck leiden, aber ich würde gerne erstmal so fragen, so. Welche Krankheiten haben Sie in Ihrer Vorgeschichte? Leiden Sie unter chronischen Krankheiten? Ich meine Ja, Zuckerkrankheit. ich habe einen Diabetes seit 20 Jahren, ja. So ein Altersdiabetes. Da muss ich halt mein Metformin regelmäßig nehmen. Aber sonst merke ich da eigentlich nicht viel davon. Das wird auch Okay. immer mal wieder beim Hausarzt kontrolliert. Es ist nur mit Metformin, oder? Ja. Und wie ist Ihr Blutzuckerbild zurzeit? So, Ihr Hausarzt hat Ihnen etwas gesagt. Ist das ganz normal, oder? Also im Augenblick scheint das so gut im Griff zu sein mit dem Metformin. Okay. Und Hochblutdruck? Dann nehme ich Ramipril. Und wissen Sie, für diese Medikamente, welche Dosis nehmen Sie ein? Bei Ramipril, das ist Ramipril 5 und dann nehme ich morgens eine. Und von dem Metformin nehme ich eine morgens und eine abends. Und ich meine, das ist eine Tausender. Tausende. Okay. Alles klar. In Ihrer Vorgeschichte haben Sie Operationen oder Eingriffe, so zum Beispiel Blinddarm steht noch oder schon weg? Den Blinddarm habe ich noch. Nee, eigentlich bin ich noch ganz komplett, habe noch alles, Okay. ist noch nichts operiert worden. Okay. Und Unfälle zum Beispiel mit Ihrem so Nee, zum Glück bin ich Wirbelsäule? noch bisher heil durchs Leben gekommen, ja. Okay, alles klar. Und außer Metformin und Ramipril, nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf andere Medikamente ein? Ja, ich habe noch ein bisschen Probleme so mit der Luft, dann nehme ich Spiriva. Spiriva. Okay. Haben Sie gegen bestimmte Medikamente oder Lebensmittel Allergie oder Unverträglichkeit? Das habe ich bisher noch nicht festgestellt. Nee, bisher bin ich immer, habe ich nie Schwierigkeiten gehabt. Ich kann alles essen und kann auch alle Tabletten vertragen. Und wie ist Ihr Impfstatus? So zum Beispiel gegen die Corona. Sind Sie Ja, durch? natürlich bin ich gegen Corona geimpft, dreimal, ja, klar. Und mit den anderen Impfungen, so Ihre Ja, mein Impfstatus? Hausarzt ist da eigentlich auch ganz konsequent. Ich habe also alle Impfungen, die jetzt so empfohlen werden, ja. Auch hier Okay. gegen Gürtelrose zum Beispiel hat mein Hausarzt mich damals impfen lassen. Und so, ne? Alles klar, alles klar. Und wann war Ihre letzte Durchblutung? Wann war Ihre Menopause? Oh, ach, das ist doch schon so lange her. Ich bin doch schon so alt. Weiß ich schon gar nicht mehr, wie lange das her ist. Das war so mit 50, also dieses 25 Jahre her. Okay. Leben Sie allein oder mit Ihrem Partner, mit Ihrem Ehemann? Ich bin verwitwet schon lange. Leben Sie allein. Ich Okay. lebe alleine, ja. Haben Sie Kinder? Ja, die Kinder, aber die sind natürlich alle groß und sind weit weg. Sind Sie Ja. gesund? Die Kinder sind alle gesund, ja. Und haben Sie Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder, und eine Schwester. Und sind Sie gesund? Ja, die sind genauso alt wie ich. Die sind natürlich auch nicht gesund. Der eine hat Diabetes und die Schwester, die hat auch, das weiß ich, hohen Blutdruck. Und Ihre Eltern, so wissen Sie, so oder muss ich ja so sagen, so lebt Ihre Eltern noch? Nein, die leben natürlich nicht mehr. Die müssten ja fast 100 sein Es oder kann über sein, 100 sein. Nein, nein. so ich habe noch immer Patienten und Patientinnen, die 100 Jahre alt sind. So in Deutschland ist das ganz normal, glaube ich. Ganz normal? So. Nein, also meine Eltern sind schon länger tot. Und mein Okay. Vater, der hatte tatsächlich auch so einen Altersdiabetes. Und ja, aber der ist trotzdem alt geworden. Und meine Mutter, die hatte einen Herzinfarkt. Die waren aber beide hoch in den 80ern, als sie gestorben sind. Okay, alles klar. Wir kommen bald am Ende. Ich muss ein paar andere Fragen stellen. So, brauchen Sie, Frau Krämer? Ja, so ein halbes Päckchen am Tag rauche ich wohl, ja. Seit wann? Och, schon ewig. Bestimmt 50 Jahre. 50 Jahre. Früher mal ein bisschen mehr, jetzt ein bisschen weniger. Okay. Und trinken Sie Alkohol? Ja, mal so ein Glas Rotwein, das gönne ich mir schon, ja. Ja, wie viel Glas zum Beispiel pro Woche? In der Woche auch vielleicht so drei, vier. Je nachdem, wie ich Lust habe. Und nehmen Sie bitte diese Frage nicht böse, so ich stelle diese Frage meine alle Patienten und Patientinnen. Ist Ihnen mit den Drogen irgendwann in Ihrem Leben Kontakt bekannt? Ich? Drogen? Nein, also im Leben nicht. Nein, nein, nein, damit habe ich nichts im Sinn. Okay, alles klar. Haben Sie Haustier? Haustiere? Nein, nicht mehr. Früher hatte ich mal einen Hund, aber ja, jetzt habe ich da nichts mehr. Okay, und meine letzte Frage wäre, waren Sie im Ausland seit so im letzten 6 Monate? In den letzten 6 Monaten? Nee, war ich nie im Ausland. Man Okay. konnte ja so schlecht weg. Wegen Corona war ja alles zu und jetzt bin ich froh, wenn ich klarkomme. Okay, alles klar. Ich bin durch mit meinen Fragen. So, möchten Sie etwas hinzufügen? Oder möchten Sie Ach, mir Sie haben ja so eine viel Frage gefragt stellen? und ich habe so viel erzählt. Mhm. Jetzt möchte ich eigentlich nur noch wissen, wie ich meine Schmerzen loswerde, was man dagegen tun kann. Ich kann das total verstehen. So, mein Plan ist ja gerade, dass ich erstmal Ihnen und körperlich untersuchen sollte. Und danach möchte ich von Ihnen Blut abnehmen. Und dann, weil Sie mit dem Wasserlassen so Schmerzen haben, so würde ich gerne von Ihnen die Urinprobe so entnehmen. Ah ja, Und danach gehen wir durch mit dem Ultraschall. Und dann spreche ich mit meinem Oberarzten. Und dann komme ich Ihnen mit einer guten Lösung und der Diagnose. Das ist gut. Ja, wunderbar. Aber wenn Sie möchten, so nach der Untersuchung kann ich Ihnen gerne eine Schmerzmittel verschreiben und geben. Und dann können Sie ein Ja, bisschen ich Ihre glaube, Ruhe das werde ich haben. gut gebrauchen können, ja. Okay, alles klar. Und dann ganz kurz Moment nach der Untersuchung gebe ich Ihnen die Medikamente. Gut. Alles klar. Ich möchte etwas fragen. Ja. Hatten Sie so etwas früher schon einmal? Nein, hatte ich noch nie. Können Sie mir beschreiben, wie die Beschwerden aufgetreten sind? Sind sie eher langsam oder plötzlich begonnen? Die haben langsam angefangen, sind schlimmer geworden. Ja. Leiden Sie öfter an Blasenentzündung? Ja, früher habe ich das häufiger mal gehabt, aber in letzter Zeit eigentlich nicht. Okay. Haben Sie irgendwelche Medikamente eingenommen, die aufgrund Ihrer Beschwerden? Ja, ich habe das natürlich versucht. Ibuprofen habe ich mal genommen, damit die Schmerzen besser werden, aber das hat nicht so richtig geholfen. Wie oft und wie stark Ibuprofen? Oh, ich weiß gar nicht, was das für eine Dosierung ist, aber ich habe zweimal am Tag, also einmal morgens, einmal abends, aber das hat alles nicht so richtig geholfen. Die Schmerzen sind jetzt doch immer noch wieder sehr doll. Ne? Vielen Dank. Noch etwas fragen, Kollegen? Denke keine. Selma? Okay. Mögen Sie schon loslegen? Ja. Oder brauchen Sie noch einen Moment? Nee, für mich ganz, ganz okay. Wir können Gut. gerne sofort gehen. Je schneller daran, je schneller davon. Alles klar. Gut. In Los geht's. meiner Prüfung müssen wir so. So, ich habe keine zwischendurch. Sie haben keine Zeit. Okay. Kein Zeit zwischendurch. So, in Wo meiner ist Prüfung das? machen wir das in Rostock, in Mecklenburg-Vorpommern. Okay. Ja. In Der Mecklenburg-Vorpommern Osten machen geht wir voran. erstmal als Patientgespräch, dann kriegen wir eine kleine Laborergebnisse, dann haben wir 5 Minuten Zeit, dass wir diese Ergebnisse lesen können. Und dann müssen wir Ah ja. sofort die Und dann geht's Arzt-Arzt-Gespräch. los. Und am Ende Jawohl. schreiben wir eine Entlassungsbriefe. Ah ja. Gut, dann legen wir Okay. los. Okay. Guten Tag, meine Oberärztin. Heute habe ich eine neue Patientin aufgenommen. Haben Sie kurz Zeit für mich, dass wir darüber sprechen können? Ja, erzählen Sie, was haben Sie, wen haben Sie denn da aufgenommen? Okay, Nathalie Krämer. 76-jährige Patientin, die übergewichtig ist und berentet. Sie stellte sich wegen der seit 2 Tagen bestehenden linkeseitigen Rückenschmerzen. Und auf einer Skala liegt die Schmerzen bei 7. Und beim Hinlegen reduziert sich die Schmerzen und bei Bewegung so verschlechtert sich die Schmerzen. Und gleichzeitig habe sie die Probleme und die Schmerzen beim Wasserlassen und die brennende Schmerzen beim Wasserlassen. Sie berichtet, dass Urin dunklerer geworden sei und schlechtere Geruch hat. Durchfälle, Übelkeit wurden von der Patientin, verneint. Und B-Symptome sind auch ja von der Patientin verneint. Nur Fieber ist hier aufgefallen, aber hat sie das nicht gemessen. Sie hat nur, Okay. sie hat nur berichtet, dass ihr manchmal kalt ist. Sie hat für die Beschwerden so nur Ibuprofen zweimal pro Tag eingenommen. Sie erinnert sich nicht daran, so was war die Dosis dafür. Und sie leidet unter Diabetes mellitus 2 und Hypertension. Und für die Diabetes mellitus nimmt sie Metformin zweimal pro Tag 1000 Milligramm. Und für Hypertension nimmt sie Ramipril 5 Milligramm einmal pro Tag ein. OP-Geschichte oder Unfallgeschichte, Allergien ist unauffällig, keine Allergien ist ja bekannt. Familienanamnese ist auch ja unauffällig, Reiseanamnese ist unauffällig. Sie raucht 30 Paket Jahr und sie trinke Alkohol 2 bis 3 Gläser pro Woche. Das wäre unsere Patientin. Ja, was haben Sie denn jetzt für eine Verdachtsdiagnose? Meine Verdachtsdiagnose wäre Glomerulonephritis. So, sie klagte über so Flankenschmerzen. So, bei der Untersuchung kann ich das besser verstehen, aber bisher habe ich so verstanden, so, sie hatte Flankenschmerzen und gleichzeitig begleitet die Symptome mit Wasserlassen. So, in diesem Fall, Mhm. es wäre meine Verdachtsdiagnose erstmal Glomerulonephritis und sie leidet auch ja an Diabetes mellitus. So, in diesem Fall kann es auch ja Ah. sein, dass sie dazu neigen, öfter so Harnwegsinfektionen haben. So, Ah ja. unsere Patientin ist schon alt, so es ist auch ja möglich, dass sie das vorher nicht bemerkt hatte, dass öfter mal vielleicht diese Infektionen gehabt hatte, aber so wahrscheinlich hat sie gerade so starke Schmerzen, dass sie so nicht mehr übersehen kann. Und die Was käme Diabetes mellitus 2 müsste diesem. differenzialdiagnostisch noch in Frage? Es kann auch hier sein, so Nephrotheliatiasis, so Hm? Nierensteine. Kann sein, Harnblaseentzündungen, kann sein, Harnblasenkarzinome sein, Blasenkarzinome sein. In diesem Fall, ja, Blasenkarzinome kann auch hier Probleme bei die Wasserlassen so führen. Ah, ja, Und in okay. diesem Fall, es kann auch ja Stauung, Probleme bei den Nieren Ah, ja, so das stimmt, ja. Gut, was machen Sie denn verursachen. diagnostisch mit der Patientin jetzt? So, in diesem Fall, ich würde gerne erstmal, so wie ich gesagt habe, Blut abnehmen, dann kann ich ja Blutzuckerniveau und Diabetes mellitus so mehr, tiefer verstehen und dann müssen wir auf jeden Fall die Urin abnehmen. Auf jeden Fall, die sind alle nach der körperlichen Untersuchung. Und Worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? Flankenschmerzen. So, ich würde gerne gucken, ob sie die Flankenschmerzen haben oder die Schmerzen liegen an die Wirbelsäule oder so, weil unsere Patientin Mhm, genau, ähnlich alt ist. ja. So, es kann auch ja Osteoporosis sein, Wirbelsäuleprobleme sein und so weiter. In diesem Fall, das würde ich gerne, diese beiden Symptome so gleichzeitig urteilen. Und bei der Urinprobe würde ich gerne gucken, ob es eine Leukozyt bei der Urin gibt oder Nitrit gibt. So Entzündungsparameter würde ich gerne gucken. Und, oder so Erythrozyte gibt und so weiter. Dann mein nächster Schritt wäre Ultraschall. Unter der Ultraschall kann ich auch gucken, ob es Nierensteine gibt bei der Urethra oder Ureter. Und wenn ich das nicht sehen kann, würde ich gerne mit der Röntgenaufnahme weitergehen. Aber am Ende wäre es die letzte diagnostische Methode zur Cystoskopie. Ah ja, genau. Und dann kann ich das gucken, ob es in der Harnblase, in der Ureter, ob etwas gibt, so ob es eine Karzinome ist oder nicht. So in diesem Fall, Ja. in der Familienanamnese gibt es nicht, aber trotzdem Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ja. Gut. Und wenn sich das jetzt bestätigt, ja, also wenn sich die Nephritis bestätigt, was würden Sie dann Wie bitte? therapeutisch machen? Wie bitte? Was habe ich Wenn bestätigt? die Nephritis, was Sie gesagt haben, sich bestätigt, was würden Sie dann therapeutisch machen? Wenn es Nephritis ist, okay, so ich würde gerne das Cephalosporin geben. Ja, und was machen Sie noch? Ich empfehle Sie, dass Sie genug trinken sollte, Bettruhe und auf jeden Fall die Analgetikum. Und in diesem Fall Ja. so. Gut. Und nehmen Sie die Patienten stationär auf? Es kommt darauf an, wie ist die Situation bei ihr ist. Normalerweise kann man den Nephritis so ambulante Auge folgen. Aber in diesem Fall, dass unsere Patientin ziemlich alt ist und das würde ich gerne sie stationär aufnehmen, weil in diesem Fall mit dem Diabetes mellitus und diese Probleme, sie kann ganz sofort und einfach in diesem Bild die Exsikose gehen kann. So, ich würde gerne so erstmal Stationär aufnehmen, stationär ja. aufnehmen. Ja, und das heißt, Sie würden auch wahrscheinlich relativ kurz nach stationärer Aufnahme was machen, damit Sie ordentlich wässern können. Vitale Parameter würde ich gerne gucken und Nee, ich meine jetzt gerade was anderes. was meinen Sie? So können Sie das Ihre Frage nochmal Damit Sie stellen? Antibiose gut geben können und damit Sie gut bewässern können, was machen Sie da? Ja, ich würde gerne die so Nierenfunktion gucken. Nee, ich meinte, dass Sie eine Infusion legen. Ah, ja, genau. Wenn Sie sich so stationär haben, dann legen Sie ihr ja auch eine Infusion. Eine Branchiole und dann Dann Infusion, ja, genau. legen Sie den Zugang und hängen die Infusion dran und dann können Sie ihr das Antibiotikum systemisch geben. Ja, Ja, wunderbar. genau. Gut. Ja, ich würde mal sagen, in Rekordgeschwindigkeit, oder? Haben Sie diese Patientin hier abgearbeitet? Gut. So, ich arbeite gerade in die Geriatrie. So, letzte Woche Ah, hatte ich okay. eine Patientin so und meine. Deswegen sage ich doch, so, es kann sein. Ich hatte diese Woche zwei Patienten. Ein von ihnen war 94 und die anderen war 97. So, deswegen denke ich, dass es Okay. üblich in Deutschland, dass man so lange Bis leben man kann. 100 wird. Ja, so, das ist meine Ja. Meinung. So, deswegen, es ist ein bisschen. Ich fühle mich auch hier komisch, wenn ich das frage, so zum Beispiel, ob so ihre Eltern leben oder nicht. Aber dann Ja. denke ich auch so zum Beispiel, wenn man als 19, im Jahr 19 Jahre alt zum Beispiel, so im Alter 19 Jahre, so Mutter Kind geworden bekommen ist, hat, ja, dann kann das in diesem sein, Fall ja, kann ist sein, klar. so, weil wie gesagt, aber in diesem Fall es wäre so für diese Patientin 95, ich hatte Patienten, die 97 Jahre alt war. Wow, ja. Aber die 75, nee, die 76-Jährige jetzt war Ihnen auch nicht fremd, ne? Ja, und die hat so viel geredet. Die hat nachher, ich habe dann schon weniger gesagt, weil sie mich ermahnt haben. Nee, es war richtig toll. So, eigentlich, wie gesagt, habe ich so. Ich wollte fragen, können Sie für mich beschreiben? Und bevor ich frage, Sie haben das schon gesagt, dass es ist steigende Ja, die hat Schmerzen. ja ein bisschen gejammert, ne, am Anfang. Die musste ja ein bisschen erzählen, ah, warum komme ich denn? Ne? Ah, das tut so weh und so. Ne? Ja, okay. Und deswegen wollte ich Gut. einfach schon Sie beruhigen. So, ich Ja. finde diese Methode immer so. Nach dem Motto, ich stelle dir die Fragen. Nee, aber in diesem Fall sollte man ein bisschen charmant sein, oder?